Please stand by. We're about to begin. Good day, everyone, and welcome to the Fight Pass conference call. At this time, I would like to turn the conference over to Mr. Marshall Zelaznik. Please go ahead, sir. Thank you very much, operator. Hello, everyone. Welcome to the Fight Pass media call. We really appreciate you taking the time out. I apologize. I am in an airport, so I'll do my best to mute my phone from time to time. For those of you that don't know me, I'm the Chief Content Officer for the UFC. And we're here to make an exciting announcement about what's coming up and some programming on Fight Pass. We're excited on September 6th to be having our first live event with Invicta FC. Invicta FC will be making its return, holding its event this year on Fight Pass on the 6th. This obviously, as you've heard me say before, this is very historic for the UFC to be working with a promotion that is not owned by the UFC. We're excited to have Invicta as part of the UFC family, if you will. And as we mentioned when we launched the UFC, and certainly me and the team that I'm working with, we are committed to bringing value to our subscribers, and this is another step in that endeavor. Our multi-year agreement with Invicta, which, as you know, is the world's leading all-female MMA promotion, will continue to deliver world-class MMA across our base of fans. We now have subscribers in over 163 countries and territories around the world, which has far exceeded any of our expectations and our planning. Invicta has a dedicated fan base, and those fans can now not only watch this live fight on Fight Pass, but we're now announcing that all of the Invicta library is available within Fight Pass. That means 85 individual fights, 7 previous events, which now brings the Fight Pass total of fights, which are available 24/7 now, to almost 5,000 individual fights that are available within the Fight Pass library. This is a huge deal for Fight Pass. We can't be more excited than we are now in working with Shannon, and I'm excited to introduce to you that Shannon from Invicta FC as the president is also on the call, and I'd like to turn it over to Shannon, who can give you more details on the fight card. Shannon? Well, thank you for the introduction, Marshall. And of course, you know, I want to thank everyone for dialing in and being part of this announcement. You know, as Marshall said, as excited as they are, you can imagine how excited we are over here at Invicta to have a partnership with such an amazing company and promotion. So, you know, definitely one of the exciting points of today and me being on the call is that I'm in a position to give you the full fight card for our first event with Fight Pass on September 6th from Kansas City at the Municipal Auditorium. So if everybody's ready, I'll go ahead and run this down, the full fight card for September 6th. We've got Michelle Watterson versus Yutoku Tamada. That will be a title fight at the 105-pound atomweight division. We have a co-main event of another title fight with Stephanie Ignick versus Katja Kikonpah. And hopefully I'll apologize at this point if I said that wrong. And then we've got Adrian Gomes versus Tanya Evinger, and that's at 135 pounds. And the title fight between Stephanie and Katja is for the 115-pound title. Then we've got Michelle Old versus Deanna Bennett at 125 pounds. Roxanne Modafferi versus Tara LaRosa. That is at 125 pounds as well. We have Peggy Morgan versus Irene Aldana, and that bout is at 135 pounds. Then we have Alexa Grasso versus Ashley Cummings. That is a 115-pound bout. Veronica Rothenhauser versus Charmaine Tweet. And this will be our first time ever having a 155-pound fight on any of our cards. So that fight will be at the weight of 155 pounds. Then we have Jody Esquivel versus Jin Yufrey, and that fight will be at 105 pounds. And then lastly, we have J.J. Aldridge versus Delaney Owen, and that will be at 115 pounds. You know, we're really excited about this card. To have a doubleheader for the titles, you know, is amazing. You know, I think it's going to be a great card. It is stacked top to bottom, and I think that the fans are going to be really excited about this card. You know, and I also, you know, we have Michelle Watterson, our current atomweight champ, that is on the call as well. And I know Michelle is excited, as, you know, everybody else is, to be on this card. I'm beyond excited. I got butterflies and my heart's screaming at the top of its lungs. So I guess at this point, why don't we open up for the first question, operator? Thank you. If you would like to ask a question, please signal by pressing star 1 on your telephone keypad. If you're using a speakerphone, please make sure your mute function is turned off to allow your signal to reach our equipment. Again, that's star 1 to signal for a question, and we'll pause for a moment to allow everyone an opportunity to signal. And again, that is star 1 to signal for a question. We'll take our first question from Jeffrey Harris with 411 Mania MMA. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us today. First question for Shannon Knapp. About how long did it take for this deal to get done? The Fight Pass deal or the deal to get the card together? The deal was Fight Pass for Invicta. You know, we made the announcement, a while back. You know, I mean, it took your standard amount of time, to get something done that, to make, a deal that's good for both. Exact time frame, I really can't even remember. But, they were very gracious, when we were working with them, everything went smoothly. There were no issues. It's just when you get into a deal like this, things do take time. Now, I don't know if Marshall can speak to this at all, but is this an exclusive broadcast deal with UFC Fight Pass, or does Invicta still have the option to pursue a more traditional broadcast deal with another channel while events are broadcast on UFC Fight Pass? Fight Pass will be the exclusive streaming home for the broadcast. We're going to work with Shannon, and we're actually acting as a bit of a broker for Shannon to try and get some more worldwide distribution. We have some irons in the fire now that we've been working on. We've been waiting for this moment to try and close those deals for her. And in terms of the U.S. distribution, that's yet to be decided. If it is available anywhere, we may make it available on pay-per-view in the U.S. But for now, Fight Pass will be the only place where you'll be able to see the entire fight card. And we may or may not look for other U.S. broadcast partners in consultation with Shannon to help her on that distribution. Fantastic. And is Michelle Watterson there? Yes, I am. Hello, Michelle. Congratulations on your title opportunity. I can't think of many fighters who deserve something and who put as many years and time into this sport as you have. So congratulations. And how much are you looking forward to this this title fight? And do you see a path here for yourself to fight in the UFC someday? Now that they are bringing in women, they're starting a new division on the Ultimate Fighter, and would you like that opportunity to fight there someday? Well, to be honest with you, what I see happening is Invicta flourishing and blossoming and kind of being an entity on its own, and us female fighters being able to have a platform to fight on and represent proudly. Great. Thank you. Thank you. And as a reminder, if you would like to ask a question today, you may do so by pressing star 1. We'll go next to Andrew McGann with severemma.com. Hello. I'm just curious about the European distribution, because I know you mentioned it there about to Marshall about working with other broadcast companies. So, for example, in the UK and Ireland, the UFC is carried on BT Sport. Do you think it would be a simple thing to kind of say to them, we're distributing this on Fight Pass, you see the success with the 135 women's division, maybe how good Tough 20 will take off. It's something that they could jump at to get it on their network. Well, I think so. I think there'll be a lot of interest in it. We've already sort of primed the pump with a lot of international partners. It was as the discussion with Shannon and I were taking place as we were putting this year together, we thought we could really help Shannon in driving her brand internationally. The UFC is available in almost 150 countries now around the world to over 1 billion television homes. But we have partnerships all around the world that we're going to look to reach out to and find a way to help Shannon get this distributed that way. And I would assume that in the UK with BT or Satanta, that they'd be interested in this content. But you know, not all TV deals are easy to do, but we're going to work really hard to make sure that we get as much distribution as we can for Shannon. And then just one more for Shannon, please. Again, from a European point of view, when you're looking at prospects or scouring, a lot of the female lightweight divisions have been signed up to promotion in Europe. Do you think it's going to be a case of letting these females flourish on the European scene, or are you going to maybe take a risk on some of them and try to build them up as your own homegrown stars? Because a lot of people already are really excited to see Joanne Caldwood, who made a lot of her name for herself through Invicta. You know, I think our big deal is we're always, you know, looking for established athletes, but as well, we're always looking for, you know, very talented athletes that we see have a very bright future. So, yeah, we could definitely sign athletes early in their career and make this their home and build them up from that aspect. You know, so, yeah, I mean, we're always looking and we're always open to, you know, just finding the best talent out there and certainly, you know, bringing them in and building them into the stars. Excellent. Thank you. And we'll go next to Neil Davidson with the Canadian Press. You mentioned the number of countries, I believe, Fight Pass is in. Do you have a? Can you give us any information about the number of subscribers? Yeah, we don't really announce our subscribers. You know, I know this doesn't help much, but all I can tell you is that we continue to see growth. The international growth has been beyond what we expected. You know, the Fight Pass right now is literally, it is an English language interface. It is English language content, but to have people subscribing from 163 different countries, I mean, it says a lot about the product and a lot about the brand. But unfortunately, we're not in a position, and we don't make available the actual numbers, but it's exceeded any business model that we put together, even the highest estimate. So it's sky's the limit, we feel like, and this product with Invicta is really going to help continue to drive that growth. Okay, thank you. We'll go next to Damon Martin with Fox Sports. First question is for Shannon. Obviously, I know this has kind of been building for your next show, taking some time off from Invicta, but with this new UFC Fight Pass deal, how many shows do you envision running a year? Is that something that's been planned out on the schedule? You know, we plan on doing, you know, quite a few shows, you know, that we don't have a number that's set in stone. You know, we'll kick off this first show and, you know, we hope to do at least one every other month, but, you know, there's always obstacles and things like that. So I don't want to commit to anything at this point in time, but I will tell you that our objective here is to stay very active and to, you know, provide opportunities for these female athletes. And what's down into a number, you know, who knows? Yeah. Obviously, one of the big questions with this, the next show for Invicta is the return of Chris Cyborg. I know a lot of people are going to ask that question, so I might as well ask now. Has there been talk about when she will return? And obviously, I think there's a lot of excitement to see her on a platform like UFC Fight Pass. Yeah, you know, we're in communication with her. I am, you know, very often, at least daily. And, you know, we'll have some announcements to make about that, you know, in the near future. But, yeah, Chris is definitely Invicta's her home, and, you know, you will definitely see her on this platform for sure. And the plan is currently for her next fight to be at bantamweight. Is that still the plan, or is that still one-off? Well, you know, once again, you know, that's an announcement that will be coming soon. But, you know, I don't want to speak for her at this point, but we are definitely in the process of seeing how she's doing with a weight cut. You know, and management to get down to that weight. And last question, Shannon, obviously restarting the strawweight division, kind of walk me through the particulars of how that went. Obviously, literally moving your entire division. I'm sure you're excited about Tough 20, but what was it like working with Julie Kedzie and the other people at Invicta to restart and obviously have this first title fight on the next card coming up September 6th? You know, what's really funny is, you know, when the division went over the UFC, a lot of people, you saw the negative stuff out there. Oh, they're done. You know, what are they going to do? We filled that division, you know, very quickly. You know, that's one of the deepest divisions in the sport for the females. You know, right now we are full to the capacity over here in that division again. And like, it was a very easy task to go in there and refill it. I mean, I could have done it the next day. So, you know, it was in a lot of ways a blessing because we were so full before that, you know, we couldn't bring in and generate, you know, cultivate that new talent. So by them moving over really just provided a ton of opportunities for other athletes in this division. Awesome. Thanks, Shannon. Mm-hmm. Thank you. We'll go next to Heidi Fang with MMA Fight Corner. Hello, thank you for the time. My first question is for Shannon. Edion Gomes was dropping down to 135 pounds. What went into her decision to make that cut down? You know, I think that she's always kind of wanted to go down, but, you know, wasn't sure the opportunities there. And certainly, you know, with the UFC and what they've done in the 135-pound division, I mean, it certainly sparks a lot of hope for, you know, 135-pounders that are coming up through the ranks. So for Adrian, I'm going to say that, you know, this is where she always pretty much wanted to be, but, you know, there were not a lot of fights for her, you know, a couple years ago in that division, so she just kind of stuck with the 145-pound. So I think that she's very excited. You know, she's already down to 146 pounds walking around. And I think she's going to be an extremely tough competitor at that weight, extremely tough. And to also follow up with the 115-pound division, obviously the two women fighting for the vacant title were chosen based on their skill. But how did you come about the process of deciding who would fight for that vacant title? You know, Katja has always been, you know, one of the big contenders as far as I was concerned. And when we signed Stephanie, which, you know, she was the champ from XFC, I hope I'm saying that right. And, you know, I mean, it makes sense. You know, it makes sense. They both have great records. You know, they beat, you know, some substantial 115-pounders in the past. So, you know, I think it's a great fight. I think it's an amazing fight, and I think they're both going to be amazing representatives, you know, for that division as a champion. Great. Thank you for the time. And as a reminder to ask a question today, please press star one. We'll go next to Dave Meltzer with Wrestling Observer and MMA Fighting. How you doing, Shannon? Hey, Dave. Hey, I was just wondering, do you have any background on the woman who's the two women who are fighting at 115 for the championship? And also, as far as you're going to Municipal Auditorium, right? Yes. Is there any reason you chose that facility? Because I know you've run two other buildings in Kansas City that are a lot smaller. So I was just wondering if there was any reason for the building. You know, aside from it's a beautiful building, a very historical building, you know, that is kind of, you know, we're continuing to grow. And we've kind of outgrown Ameristar in terms of, you know, the seating capacity. So, you know, we've been able to establish a great relationship with Municipal, and I think it's going to be a good place for us to continue that growth and be able to accommodate it as far as, you know, seating and things like that. And then as far as, I'm sorry, I lost your other one. It was. I was just wondering if you had some background on the two women who were fighting at 115 for your new championship. Yeah, now, Dave, you've probably seen Katja. You know, she's competed under our banner before. You know, I mean, and Stephanie, like I said, they're both extremely tough, talented girls. You know, they've got good stand-up, good ground. You know, and I can tell you this. I mean, when you look at Stephanie, Stephanie's got wins over, like, Heather Clark, Angela Morgana. Then we've got, you know, Katja. She's got wins over Juliana Lima, Aisling Daly. So, you know, they have that experience, and it definitely, you know, that experience is enough to warrant that they definitely should be entitled to this title match. Okay, cool. Fair enough. Good luck. Thank you. We'll go next to Jeffrey Harris with 411 Mania MMA. Well, thank you. This is for Shannon. Shannon, now that you have UFC Fight Pass as a broadcast partner, and we know how well UFC Fight Pass works and how consistent the quality is, does this lift any sort of weight off of your shoulders that, you know, you won't have to be worrying about, you know, streams breaking down or, you know, this is just one less thing to worry about when you're promoting these events? Absolutely. You know, our biggest problem was never the stream. It was the paywalls. you know, it's a great problem to have, that you have that much traffic and that much interest in your product that everybody, you know, has trouble getting it paid for. However, you know, it's a big hindrance for us, and especially, you know, makes it complicated for our fans. And I think, as you all know, I'm a big, you know, making sure that the fans get what they deserve is term, you know, so yeah, to be partners with them and know that, you know, I don't have to deal with any more paywalls, and to have great partners like they are, you know, it's such a weight off my shoulders. And I think everybody's, you know, at this point. Now, when you brought on Julie Kedzie as the matchmaker for Invicta, I mean, she's another experienced fighter, and she's been a pioneer for women's MMA, and she's put in a lot of fights as well. Well, what would you say she's brought to the table as the matchmaker for the company, and having that type of mindset, being a fighter herself? Yeah, you know, definitely I'd say it's the knowledge and the experience. I mean, you know, Julie has been in the sport for a really long time. You know, she knows the game. She definitely has the experience and the knowledge to do the matchups. And I think that is what is going to separate her from, you know, past matchmakers we've worked with and things like that. So we're delighted to have Julie over here. You know, she's doing an amazing job. And I think as you look at this card, I think this is a testament, you know, and we couldn't have picked a better one as far as I'm concerned. And for Michelle, what does it feel like that, you know, women's MMA is getting these big platforms now, and it's getting this attention, and for you to kind of get the chance to have the spotlight and with this event? And what do you think of your opponent, Tamada? Well, you know, I'm so excited that the female athletes are finally getting a platform to show all their hard work. You know, I feel like we come into the gym right alongside with all the guys, and we get to show everybody why we're, you know, why we put in all our hard work. And yeah, fighting Tamana is going to be a great fight. She's definitely a warrior, and she's been through it all. So I think that she is going to, I haven't fought somebody from Japan in a while, and I think that she's real unorthodox, the southpaw. And like I said, she's a warrior. She's fought almost everybody out there, and she's real experienced. So it should lead for an interesting fight, to say the least. Thank you very much. And we'll go next to Ben Heather with kingdom.co.uk. Hi, a question for Shannon. Hi there. Hi, I was just wondering, with the event now being Fight Pass, it opens up a lot of the European and UK fans who haven't previously seen some of the Invicta fights. Was there any chance of a future event in Europe anytime soon? Well, I would love that. You know, it's certainly something we would, you know, we think about, and something, you know, we'd like to make happen in the future. As to when that could happen, you know, I don't know, I have an answer for that yet. But yeah, I mean, who wouldn't want to go over there and do a show, right? Thank you. Mm-hmm. And as a final reminder, if you would like to signal for a question, please press star one now. We'll go next to Jeffrey Harris with 411 Mania MMA. Hello, Marshall. Are you still there? Yes, I'm here. Recently, Dana White also talked about other, you know, MMA and combat sports being featured on UFC Fight Pass. I think this Invicta event is a great deal for you guys. When do you think we might be hearing more about other organizations that might be featured on Fight Pass going forward? Well, there are things that, you know, we've discussed as a group internally, trying to figure out what the right strategy was for Fight Pass, and something that Invicta deal showed us was that there was a lot of interest in other MMA. I mean, we knew that interest existed, but aligning it with Fight Pass, there was such a groundswell of interest that it really caused us to put, you know, sort of our foot to the pedal to find out what the other opportunities were out there. So we're talking to other groups now. We're trying to see what makes sense. Not every group makes sense, and not every deal will make sense, but we're talking to, you know, other MMA. We're looking at single genre combat sports. We're kind of evaluating everything, and We have a weekly meeting with Lorenzo and Dana. We look at all the options. I don't have anything definitive on when we'll announce soon, but we have a lot of irons in the fire, and hopefully soon we'll be pulling the trigger on some of those and bringing more value to our Fight Pass subscribers. Is boxing out of the question for UFC Fight Pass, do you think? I don't think so. You all know that Dana and Lorenzo are a huge fan. I still cut my teeth in the combat world with boxing, and I have access and know where all the bodies are buried in terms of the libraries. So it's something that we're looking at. It's not something that has our immediate attention, but it is something that we'd be interested in doing if it made sense. But for right now, we're really focused on truly this Invicta deal, is making sure it's successful, making sure we work in the right way to help Shannon grow her business, make sure that her events are well attended and that these female athletes get exposed. And as we cut our teeth on this and move forward, we'll start bringing in some other MMA, some select MMA, and then we'll continue to evaluate it over time. But boxing isn't really in our crosshairs now, but easily could shift to that. And Shannon, is there a time frame for the next Invicta event, or are you just focused on this event right now? Yeah, right now we're just focused on this event, but, we'll be having, more announcements and things coming soon. Great. Thank you. Mm-hmm. And we'll go next to Spencer Kite with Province Sports. Hi, my question's for Shannon. Shannon, I was wondering if you could just talk a little bit about the sort of reasoning behind breaking out a new division at 55 for Veronica and Charmaine, and sort of what the plan is with the division moving forward. Will we see more names added to that weight class, or is this sort of just a one-off for two fighters that clearly want to fight and kind of agreed that 55 is where they should meet? A little bit of all of the above. definitely, I mean, I like to look at it as, we're kind of testing the waters. It's certainly something we've had interest in the past, and to be able to put this to, this fight together for, the first bout, I think it opens the doors to the potential of really building out this division. So, it's very possible you could see a lot, more of the 155-pound fights on Invicta cards. But, we're just starting here, and we're going to see how this goes and then kind of take it from there. How invaluable do you see sort of the UFC? We've talked a lot about, Invicta losing fighters to the UFC, but how invaluable is it for your organization to have some of these fighters, Peggy Morgan, Roxanne Modafari, Tara LaRosa and Tanya Evinger were both part of the tryouts for the last season of The Ultimate Fighter as well, coming back to Invicta and bringing some more of that recognition to the organization and this next card? I think it's great. I never look at it like we're losing athletes, because for me, it's always about providing opportunities. So I tend to look at it as the glass is half full instead of empty. We are definitely not losing them, because we're providing, a step up in opportunity, and in any relationship, partnership in business or, outside of business, I mean, it's about helping each other and doing what's right and best for everyone. And I think, the focus, staying on the athlete. So I think it's a great relationship and opportunity for both of us and most of all the athletes. Perfect. Thank you. Congratulations. Oh, thank you. And we have no further questions in the queue at this time. All right. Well, thank you, everyone, for joining us. We appreciate your time. We're looking forward to a successful event. Thank you, Michelle. Thank you, Shannon. And thank we look you. Forward to seeing you at number 6. Thanks, everybody. Thanks. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Bye. Again, that does conclude today's presentation. We thank you for your participation. Hallo, kann man mich verstehen? Man kann dich verstehen, mich aber wahrscheinlich noch nicht so oh, gut. Du hast ja eine fast schon Leitung. Ja, wird sich aber gleich ändern. Ich habe meine Waschmaschine jetzt endlich angebaut. Die macht wirklich Musik. Das ist ja Wahnsinn. Die kalibriert sich selber. Ich habe auf den Knopf gedrückt, dann musst du 3 Minuten warten, dann fahren die Füße so sich aus, dass es passt. Echt? Ja, du musst es nur so grob vorkalibrieren und den Rest macht's alles automatisch. Das ist, da kann glaube ich auch nichts kaputt gehen. Also. Nee, wenn wirklich, hat ja die Geschichte gesagt, dass wenn viel Technik drin ist, genau, dann hält's extra lange. Habe ich mir so eine geholt, wo kaum Technik drin ist. Jetzt hat er irgendwie, entweder wurde er jetzt von einer Splittergranate getroffen oder als Mikrofon eingesteckt. Mikrofon eingesteckt, tata. Jetzt bist du aber fertig? Nee, noch nicht, denn es dauert noch bestimmt 30 Sekunden, weil ich nämlich gleich ausraste. Na, da mache ich mal die Musik hier ein bisschen leiser, weil darauf freue ich mich ja eigentlich schon seit Jahren. Das ist ja Wahnsinn. Was hast du denn für Probleme? Brauchst dich gar nicht heute so vorbereiten, wir machen das ganz kurz nur. Ich bereite mich auf nichts vor. Stöpsel nur das Notebook ein. Ach so, weil, das brauchst du. Ohne weil wenn das leer geht, dann ist es beiden nicht geholfen. Nee, und vor allen Dingen brummt. Ah nee, das war ja gar nicht bei dir, das Brummen. Ja, Don Pueblo war das. Don Pueblo. Hört man mich wie immer oder irgendwie ein bisschen anders? Ja, gut, weil ich habe nämlich am Mikrofon so ein bisschen was geändert. Hörst dich ein bisschen nasal an. Ja, das liegt vielleicht daran, dass ich nicht nasal spreche. Ja, das. Daran wird es liegen, ja. Gut, hätte ich auch. Ja, musst du gar nicht so blöd nachfragen. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. So, jetzt der Aufbauprozess. Er kommt langsam in die finale Phase. Das ist Spannung pur. Kennt man sonst so eigentlich nur von Brasilien gegen Deutschland. Oder Argentinien gegen Holland. Nee, das war Langeweile. Das war doch hochspannend. Das stimmt. Also ich habe das war... Einmal hast du dich kurz erschrocken, wa? Wo der eine über die Mittellinie gelaufen ist. Ja, da habe ich aber geträumt, habe ich da. Und dann glaube ich auch, da hast du FIFA angehabt auf der Playstation. Ah, da höre ich doch schon wieder die Playstation. Was? Das war mein Handy, welches ich jetzt eingestöpselt habe. Ah, stimmt, das Geräusch war's. Ich bin ja mittlerweile, kann ich überhaupt nicht mehr auseinanderhalten. Jetzt habe ich auch noch diese musikmachende Waschmaschine hier mit im Wohnbereich. Also das ist ja... Ich laufe durch eine Klangwelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ja, unglaublich. In der du? Der Zeremonienmeister bist. So sieht's aus. So, wie sieht's aus bei dir? Einmal Näschen putzen? Ja, das wollen wir mit auf euch. Das ist sozusagen die Fanfare zum Start. Wie der Typ, bei euch, der da immer nach dem Deutschland stimmt. Nee, nicht nach dem immer. Der immer in seinen Vuvuzela bläst. Übrigens, als ich die Waschmaschine heute beim Mediamarkt gekauft habe, sagt die zu mir, wollen Sie noch so eine Trommel? Weißt du, so eine Dante-Trommel? Die kriege ich umsonst mit dazu. Weiß ich nicht, wie viel Euro das ist. Sag ich, nee, echt nicht? Da habe ich mir so gedacht, sag mal, wie viele Idioten rennen mit der scheiß Trommel da eigentlich an? Also, vor allen Dingen die WM. Dann nicht nur das, ich meine, das ist ja wirklich der letzte Scheiß, so eine Trommel. Also weiß ich nicht, du hast eine Tochter. Ja, genau. Da sind Instrumente immer gut. Da liegt der Hase schon im Pfeffer. Genau das ist das Problem. Bei mir kommt diese Trommel nämlich zum Einsatz. Das möchte ich tunlichst vermeiden. So, bist du jetzt aber soweit? Ja, soll ich noch in den Chat gehen? Wahrscheinlich ist das zu... Nee, lass alles. Ist kein Mensch. Bin ich auch nicht. Nur immer ich bin im Chat. Dann brauchst du da auch nicht hin. Gut, okay. Okay, same procedures every year. Hello, Chris! Hello, Ricky! Hey, Chris, shut up. So, da sind wir also wieder. Die WM ist fast vorbei und wir sind wieder da mit MMA Radio. Haben ja eine kleine Weltmeisterschaftspause eingelegt. Zwischendrin gab es zwar noch eine Pay-Per-View-Ausgabe mit dem Chris und eine Tobi und Ricky Show, wo wir heute bemerkt haben, denn ich habe mich heute mit dem Tobi wieder getroffen, dass wir uns an viele Sachen gar nicht mehr erinnern können. Ja. Also das müssen wir selber nochmal nachhören. Aber jetzt geht's dann auch endlich wieder los mit dem allseits beliebten MMA-Radio. Chris, ich glaube, dir hat's auch schon so ein klein wenig gefehlt. Mir hat's schon sehr in den Fingern gejuckt. Ich muss aber sagen, eigentlich wollte ich heute ein bisschen Demut walten lassen, denn es ist eine Sendung nach deinem ersten Conference Call der UFC und ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn es der Earthquaking Conference Call of them all war. Das hat sich auch wunderschön gereimt, muss ich sagen. Ja, ich hätte es mir nur noch geiler vorstellen können, wenn sie zum Beispiel, sag ich mal, sowas wahnsinnig Tolles announced hätten, wie welche Farbe die Karten fürs nächste Event haben oder so. Also oder so Rock macht Part-Time Mixed Martial Artist. Das wäre wirklich mal was gewesen. Also ich muss euch das kurz erklären, wie das jetzt heute war. Ich habe heute ein E-Mail bekommen mit einer, jetzt muss ich wieder gucken, wie das genau heißt. Also da ist irgend so eine Nummer dabei, natürlich eine Telefonnummer, die man anrufen muss. Ist eigentlich Dave Meltzer noch in der Leitung? Kurze Frage. Hello, Mr. Meltzer, are you still on the line? Dave. Ah, ihr guckt schon wieder Smackdown. Ja, guckt nochmal alle Smackdown-Folgen nach gerade, ob er nicht irgendwas übersehen hat irgendwo. Auf jeden Fall kriegt man, wie gesagt, eine Mail und da ist dann eine Conference-ID. Die muss man dann angeben und dann darf man bei diesem Conference-Call teilnehmen. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant, weil ich mag diese Conference-Calls eigentlich sehr. Also gerade natürlich für Pay-Per-Views, da wirst du den einen oder anderen auch schon mal gehört haben, Chris. Mhm. Und ich habe mir so gedacht, okay, schön, dass die mich da berücksichtigt haben. Dann mache ich da einfach gleich mit Chris eine Sendung draus. Ja. Und wir haben uns natürlich erhofft, dass es jetzt, sag ich mal, News gibt, die für uns eine gewisse Relevanz haben, denn zugegebenermaßen, wir mögen natürlich Frauen, die Mixed Martial Arts betreiben, aber von Invicta haben wir noch nicht allzu viel gesehen. Chris, du glaube ich noch gar nichts? Noch gar nichts, ich wollte es mir aber immer mal angucken, aber dann ist mir aufgefallen, dass Invicta relativ spärlich Events abhält. Das wird sich jetzt natürlich ändern. Werden wir wahrscheinlich gleich noch zu kommen zu Invicta FC 8, glaube ich. FC. Nee, FC 8. Das ist ja dann die achte. Ach, 8 also jetzt. 8 steht. Ja. Deswegen. Ja, das ist haben sie auch. Das war dieselbe Sprache übrigens, die sie auch im Conference Call gesprochen haben. Ja, gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ja, deswegen. Und ich habe leider noch keinen Invicta gesehen, habe aber schon viel auf der Seite ein bisschen rumgeforscht, habe mir die Roster angeguckt und fand das auch extremst interessant, als du davon erzählt hast, dass die Strawweight Girls, diese neue Strawweight Division aus der UFC, ja komplett eigentlich aus Invicta Girls besteht, ne? Ja, nicht komplett, aber sag ich mal so größtenteils und auch sag ich mal so die Favoritinnen sind eigentlich alles Invicta-Mädels und natürlich auch viele, die jetzt im Bantamweight antreten, waren schon mal bei Invicta tätig. Mhm. Und ich habe ein paar Sachen von Invicta gesehen und das sind eigentlich immer tolle Sachen gewesen. Und was man so mitbekommen hat, ist Invicta wirklich eine Promotion, die man sich gut und gerne mal angucken kann. Wie gesagt, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ihr habt ja den Conference Call jetzt auch gerade gehört, am 6. September findet das erste Event statt, exklusiv auf Fight Pass, also man kann sich's dann hier in Deutschland auch anschauen. Es wird das insgesamt achte, hat sie gesagt, Chris, du hast es gerade eben ja schon gesagt. Ich habe genau, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen, 8 steht für 8 im Wortlaut. Ja, Gott sei Dank, ja, man kann ja da auch mal durcheinander kommen. Und das Tolle ist natürlich, dass eine Dame im Main Event steht, Chris, die wir beide ja sehr, sehr gut kennen. Und das liegt nicht daran, dass wir sie so häufig haben kämpfen sehen. Karate Hottie? Ja, absolut. Ja, okay. Sie ist es, Michelle Waterson. Ist wirklich eine wunderbare Frau. Ich sag absichtlich nicht wunderschöne Frau. Man muss sich ja noch steigern können. Ja, und ich followe übrigens, ich habe noch mal geguckt, wie die gute Dame heißt. Ich followe eine Invicta-Fighterin, die ich attraktiv zum einen finde, aber auch von ihrem Lifestyle sehr charmant finde. Hier, wie heißt ganz, sie denn? Ganz schöner, ja, da komme ich jetzt nämlich drauf zu sprechen. Cassie Robb. Habe ich noch nie gehört, den Namen. Ja, okay. Also wir werden sie kennenlernen, denn also vielleicht, steht die Card schon für FC 8? Ja, sie hat das komplett jetzt vorgelesen und so. Ich habe es mir natürlich nicht mitnotieren können, ist logisch. Ich gucke jetzt hier nebenbei, ob sich das auf irgendeiner Seite nochmal abzeichnet. Nee, MMA Junkie hat die komplette Card und es ist keine Cassie Robb am Start. Oh, das ist gut. Dann lies doch mal vor, was uns da so, oder warte mal, es könnte sein, dass jetzt gleich die Internetverbindung abbricht. Ich schick dir mal die URL, oder? Ja, es ist schon, ich bin schon drauf. Also, weil es ist häufig so, wenn ich auf MMA Junkie gehe, dass mein Server sich rebootet. Ich weiß nicht, ob das so eine Art NSA-Kontroll ist. Eventuell derselbe Trigger, wie wenn du bei Mediamarkt auf die Mediamarkt-Page willst und eigentlich nur beweisen willst, dass die Waschmaschine, die du dir gekauft hast, 5.000 Euro billiger ist. Ja, das ist alles ein riesen Spaß. Meinst du, da hängt was zusammen, MMAJunkie.com und Mediamarkt? Läuft da was? Ich musste kurz mal was trinken. Ja. Nee, ist die Antwort darauf. So, also jetzt mal zur Card. Wie gesagt, Michelle Waterson gegen Yasuko Tamada. Also wir können euch jetzt auch nicht viel über die Kämpferinnen erzählen im Main Event. Bei Michelle Waterson weiß ich halt, dass sie letztes Jahr einen großartigen Kampf hatte und irgendwie, ich glaube, auch so eine Fight of the Night, nee, Comeback of the Year Performance abgeliefert hat. Und die Frau sieht nicht nur gut aus, sondern hat auch extrem geile Kämpferinnen-Skills. Ja, wenn das Sinn macht, der Satz. Also, auf die freue ich mich wirklich im Main Event. Und für uns sind natürlich jetzt hier viele Fighterinnen Neuland. Aber Chris, das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit von einem Jahr, als wir hier mit MMA Radio angefangen haben. Und wenn wir mal ehrlich sind, bis auf 10, 12 Mann auch keine Sau gekannt haben. Das entwickelt sich. Ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, jetzt wo UFC 176 abgesagt wurde, da habe ich mir nochmal, wurde ja gestern, ich sage jetzt mal, announced, dass es den Event nicht gibt, ne? Oder war es vorgestern? Ja, zu Beginn der Woche irgendwie jetzt, ja. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. Tage sind ja wie Schall und Rauch, ist ja egal, ich Hauptsache. Ich lebe ja überhaupt nicht mehr nach Tagen. Ich für die einen kompletten Zeitzyklen. Ja, und da habe ich mir gedacht, ja, zu Beginn, Ende letzten Jahres haben wir noch darüber gesprochen, als es sich so ein bisschen angebahnt hat oder als es sich gehäuft hat, dass viele Mixed Martial Artists der UFC sich verletzt haben und wir dann noch prognostiziert haben, dass es eventuell nicht in der Breite, denn da haben sie ja genug Leute, in der Tiefe, also in der Weltspitze, dass man da eventuell Probleme bekommt, Pay-Per-Views zu headline, das weiß ich noch, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich finde, dieser Strawweight-Kram, die zweite Women's Division hinzuzufügen zum UFC-Roster, finde ich eigentlich außerordentlich gut. Denn du hast, sind in den USA die Damen anerkannt? Also für mich sind die Bantamweight-Girls immer mit die Highlights auf Cards. Und wenn dann nochmal eine Damen-Division dazukommt, dann haben wir ja noch mehr Fun eigentlich. Und ich würde mal gerne wissen, ob in den USA so eine Ronda Rousey, die natürlich ein unfassbarer Star ist, aber ob die Kampfsportart MMA mit Frauen, wie bei uns wahrscheinlich Boxen mit Frauen, ist es ja auch nicht so angesehen, sage ich mal, ob das in den USA anders ist. Ja, ich glaube schon, aber es liegt bestimmt auch daran, dass sich MMA nochmal ja in einer kleineren Bubble abspielt und in dieser Bubble ist Women's MMA schon anerkannt, aber eins ist natürlich auch klar, es gibt eigentlich nur einen großen Star und selbst gute andere Fighterinnen jetzt in der UFC sind relativ unbekannt. Also das muss man schon sagen, aber das darf man natürlich nicht außer Acht lassen, dass die Damen in der UFC erst seit anderthalb Jahren aktiv sind. Also das wird sich jetzt über die nächste Zeit entwickeln. Und kurz was zu diesem UFC 176 Event, da muss man natürlich mit einbeziehen, dass die UFC da so ein bisschen in Zugzwang geraten ist, weil Jose Aldo fällt ja nicht lange aus. Das handelt sich ja irgendwie nur so um 30, 40 Tage. Und das Problem für die UFC war halt eben dann zu sagen, also man kann deswegen jetzt keinen Interimstitel oder so ausfechten. Ja. Also muss man das Ganze on hold packen, sozusagen. Mhm. Und dann, ich meine, mit was willst du das Ding denn Main-Eventen? Ich glaube, der Co-Main-Event war Jacare gegen Musasi, das ist einfach nicht, zu schwach. Ja. Und man hat ja sowas Ähnliches auch schon mal gemacht, als Dan Henderson auf John Jones treffen sollte bei UFC 151. Da hat man ja auch mal diesen kompletten Event abgesagt. Und für mich macht das eigentlich dann schon Sinn zu sagen, ja, dann lassen wir es lieber ganz, bevor wir dieses Image eines Pay-Per-Views Schaden zufügen. Also ich finde es nicht so schlimm. Ich finde das auch nicht schlimm, dass man da auf Biegen und Brechen versucht, ein Event auf die Beine zu stellen. Das ist ja eine Analogie, die mit Sicherheit hinkt, aber es gibt ja auch, wir zum Beispiel, unser geliebtes The Division, das Videospiel für die PlayStation, für die Xbox, und da gab es immer mehr Gerüchte, dass das Spiel wohl alles andere als fertig wird zum Release, aber die ganzen Aktionäre, die dahinter stecken, sagen natürlich, Alter, wir pumpen hier Geld rein und so, macht mal ruhig den Termin, bringt es da raus, zur Not patcht es nach oder so, oder zur Not bringt DLCs für 10 Euro hinten dran. Und ich finde das immer gut, wenn man sagt, nee, Leute, dann machen wir noch ein halbes Jahr, machen wir das fertig. Und so finde ich das auch jetzt hier mit dem Event. Versuch nicht auf Biegen und Brechen da ein scheiß Main-Event auf die Beine zu stellen. War nicht das letzte oder einer der letzten Pay-Per-Views auch ein Main-Event, welches kurz hinzugefügt wurde, beziehungsweise ein Gegner? Ich weiß es nicht mehr. Ja, du meinst wahrscheinlich 173, als man Whiteman gegen Machida verschoben hat. Ja, und genau. Brown gegen Dillashaw auf die Karte. Genau. Und, ja, gut, ja, das war natürlich ein Kampf für die... kurz dazu sagen, ich vermute, dass die Idee für 176 jetzt war, Katzengano gegen Ronda Rousey zu machen. Ja. Das glaube ich, denn es wurde ja heute bekannt gegeben, dass Katzengano nun endlich wieder zurückkehrt am... jetzt habe ich das Stadium vergessen. War ja die Geschichte mit ihrem Mann, ne? Ja, genau, der Mann hat Selbstmord begangen und sie zuvor hatte zuvor eine schwere Verletzung. Am 27. September wird sie bei UFC 178 auf Amanda Nunes treffen, mit Sicherheit auch keine einfache Gegnerin. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn Ronda Rousey nicht allzu viel Schaden genommen hätte und das mit der Kniegeschichte nicht gewesen wäre, etc. pp., dann hätten sie, glaube ich, für 176 diesen Kampf angesetzt. Mhm. Und das ist dann so ein bisschen auseinandergebröckelt. Und ja, dann hat man gesagt, okay, das war unsere letzte Chance, das war's, wir canceln das Ganze und ja. Stärken im Endeffekt somit unsere Fight Pass Cards und 177, dann Barao gegen Dillashaw 2 und 178 mit Johnny Bones Jones. Ach, die Zahlen werden nicht zurückgenommen? Nee, das wird das Event sein, das es halt nie gab, 176. Es ist, das habe ich mir angelesen, das ist das zweite Event, welches gecancelt wurde. Richtig, 151 war das erste. Was war das Main Event? Weiß man nicht. Habe ich vorhin gerade gesagt, Johnny Bones Jones gegen Dan Henderson. Da warst schon wieder, warst du warst wahrscheinlich schon wieder investigativ auf invicta.com. Ja, auf moonsault.de. Ja, die heißesten News rausgelesen. Ja, also kurz nochmal zu diesem Invicta-Event. Wie gesagt, die 8. Ausgabe ist das von Invicta. Und wir haben die Card, wir haben das Main-Event gerade schon angesprochen. Wir können ganz kurz einfach mal der Vervollständigung hier durchgehen, wen wir sonst noch so kennen. Also ich muss aber ganz ehrlich sagen, die Karate Hottie hat aber jetzt nicht den Fight-Record, wo ich mir denke, Alter, die ist definitiv von den Zahlen her mega legit. Wenn die mal in die UFC kommt, da fliegen die Fäuste. Ja, mit diesen Records muss man sich, glaube ich, ein bisschen umstellen. Also ich meine, so eine Roxanne Modafferi, die ja bei Ultimate Fighter dabei war, du siehst ihren Rekord 15-11, das klingt ja jetzt auch nicht so besonders gut, ist aber eine absolute MMA Womens-Koryphäe. Also ich verstehe, was du natürlich meinst, aber ich meine, 3 Niederlagen sind schnell eingefangen, so. Also, ja, ich glaube, da muss man ein bisschen entspannter an die Sache rangehen. Ich habe mich damit. Ich meine ja die Karate Hottie eigentlich. Mit ja, 8 Nieder. Ich weiß. 11-3 hat die. Nee, 15-8. Michelle Watterson hat 11-3. Nee, die meine ich ja nicht. Ach, das ist die Karate Hottie? Ja. Ach, ich denke, die mit dem asiatischen Namen ist die Karate Hottie. Nein. Michelle Gut, dann Watterson. Ich habe gerade Schulz in the Box geguckt in Tokio und da bin ich vielleicht noch ein bisschen befangen. Ja, ein bisschen rassistisch drauf, kann schon sein. Sieht asiatisch aus, die muss einen asiatischen Namen haben. Das kann ich anders sein. Sag mal, also ist das denn so, ist das denn so abwegig? Nein, ist es natürlich nicht, aber. So sieht's nämlich aus. Ich wollte nur das kurz nochmal vervollständigen. Bei Mortal Kombat heißen die Asiaten ja auch nicht James Stevenson. Da heißen die Kung Lao. Nee, also Fakt ist, dass die Records, da muss ich mich irgendwie auch erst dran gewöhnen, so über die letzten Monate, dass es in der UFC nicht ganz so ausschlaggebend ist, wie viele Niederlagen du da eingesteckt hast, sondern eigentlich das Momentum, was du gerade hast. Das ist eigentlich das Entscheidende. Also es ist eigentlich wurscht, wie oft du verloren hast, wenn du halt 6-7 Kämpfe in Folge mal gewonnen hast, dann bist du trotzdem halt legit. Also das kommt bei uns wahrscheinlich vom Boxen, dass wir wahrscheinlich. Ja, einfach, geht mir aber genauso. So, also ich habe sie gerade eben schon angesprochen, Roxanne Modafferi ist mit auf der Karte, die trifft auf Terra La Rosa, die sagt mir interessanterweise was, keine Ahnung, woher ich die kenne, vielleicht ist sie mal bei YouPorn dabei gewesen. Aha. Dann Peggy Morgan ist mit auf der Karte. Auch die ist bekannt von Ultimate Fighter und trifft auf Irene, würde man auf Deutsch sagen. Irene natürlich. Aldana. Oder Aldana. Aldana wahrscheinlich. Oder? Ja. Kennst du auch nicht persönlich, meinst du? Nee. Okay. Aldana, ja. Das sind die Kämpfe, die bis jetzt für dieses Event bekannt gegeben worden sind. Und wie gesagt, solltet ihr den Fight Pass sowieso haben, dann könnt ihr das definitiv gucken, da macht er keinen Fehler. Und solltet ihr diesen Fight Pass nicht besitzen und euch überlegen, diesen Fight Pass euch zu holen. Oder den Hamster gerade aktiviert. Hörst du den? Mhm. Ja, der ist schon wieder unstoppable in seinem Laufrad. Es ist einfach Eat, reine, sleep, run, repeat. Das ist die eine reine Rotation. Ist der. Ist unfassbar, dieses Tier. Unkaputtbar. Ich schmeiß den nachher in die Waschmaschine rein. Dann kann er da mal die Trommel an der Trommel laufen. Da ja, so. Genau. Das wär's auf 1400 Umdrehungen. Und dann muss ich mir immer so einen Schluck Powerade noch reinhauen. Ja. Oh, tust du oben in die Spülschublade rein. Ja, genau. Dann kann ich einfach zumischen. Red Bull rein. Oh ja, aber erinnere mich nicht an Energy Drinks. Monster war es. Monster Energy war es, das fast zum Überlaufen brachte, um es mal so auszudrücken. Ach so, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, ich wollte kurz noch auf diese Fight Pass-Geschichte heraus, denn der Juli eignet sich hervorragend, um Fight Pass mal auszuprobieren. Denn am Mittwoch findet ihr schon, wir werden am Dienstag darüber natürlich ausführlicher sprechen, in Atlantic City eine weitere Fight Night statt. Cerrone gegen Miller ist das Main Event. Und dann am Samstag, 19.07. Dublin, Conor McGregor gegen Hennen Burrow, hätte ich fast gesagt, aber soweit sind wir noch nicht, gegen Diego Brandão. Und Chris, hast du mitbekommen, sie haben die Halle umkonfiguriert, um 400 weitere Plätze zu ermöglichen. Das sollten sie mal in Dublin machen. Ja, haben sie ja gemacht in Dublin. Und du weißt... Ach so, ich habe nur für Brandão verstanden. Ja, okay. Ja, der kämpft ja gegen Conor McGregor. Ja. Ist dir übrigens aufgefallen, wenn Cole Miller nicht ausgefallen wäre, hätten zwei Millers innerhalb von 3 Tagen ein UFC-Event geheadlined. Jim Miller gegen getrunken. Cerrone, ja. Und Cole Miller, ja, gegen McGregor. Das sind Geschichten, die schreibt echt nur die UFC. Ja. Auf jeden Fall haben sie nochmal 400 Plätze irgendwie da zusammen konfiguriert. Ja. Nach einer Minute komplett ausverkauft. Alle 400 Plätze. Also das haben wir ja schon mal angesprochen. Entweder gibt es in Dublin keine größere Arena. Also ich als Hobby Sporthallen, Mehrzweckhallen-Ingenieur, kann dir sofort sagen, dass dieses Event das erste große geheadlinete Event von Conor McGregor, nachdem der diesen Mega-Bass aufgezogen hat, während einer Verletzung, muss man ja fast schon sagen, da hätte ich dir sagen können, der hätte das Dreifache hätten sie verkaufen können. In diese O2-Arena gehen 23.000 Leute, Chris. Hä, ich denke, die war ganz klein. Nee, die 400 Plätze sind nur noch mal zusätzlich. Ja, nee, das ist mir klar. Aber haben wir nicht neulich von 10.000 nur gesprochen? Also, dann habe ich es auch von Wikipedia dann oder so. Jetzt lass uns das mal hier genau durchgehen. Hier steht, die Halle wurde 2008 eröffnet. Die Arena fast 14.500 Plätze. Siehste? Moment, davon stehen für 9.500 Gäste Sitzplätze zur Verfügung. So, aber, wenn du hier auf Google guckst, kommt die letzte Arena 23.000, The O2 in Dublin, kommen 23.000 Plätze. Tja. Ja, siehst du, ich habe nämlich nur noch diese 14.000 im Kopf. Ja, hier ist es jetzt auch nochmal auf einer Wikipedia-Seite mit 14.500 angegeben. Aber sei es drum, 14.500 ist nicht wenig. Also. Ja, hier steht jetzt auch 23.000, also können wir von 23.400 ausgehen. Ja, das ist eine Kulisse. Wir werden sehen. Also ich kann das jetzt nicht genau sagen, wie viel da reinpassen, aber ich selbst mit 14.000, sage ich jetzt mal, ist das keine kleine Halle. Also, weil du gesagt hast, ob sie da keine größere hätten in Irland, kann ich mir fast nicht vorstellen, weil, ich meine, so viele Iren gibt's ja auch nicht, dass die da alle in die Halle reingehen und nur für Conor eine zu bauen. Weil zum Beispiel die O2 World die O2 in London, da gehen auch nur 16.500 rein, in Anführungsstrichen. Und du weißt, als da Events waren, ob jetzt WWE oder UFC, da brennt die Bude lichterloh. Also darum, das habe ich auch nicht angeprangert. Ich habe nur gedacht, da hast du jetzt halt mehr Kohle machen können. Ne? Aber gut, 23.400, das ist gut. Ja, gut. Was willst du machen? Also, kannst du da nicht mal eine Ölkanne auspacken und da mal das ölen? Ich habe mal Butter reingemacht, weil du musst ja aufpassen bei diesen Tieren. Da kannst du ja nicht, obwohl dem könntest du wahrscheinlich auch irgendwie Blausäure reinschieben da irgendwo. Und da hat er die Butter abgeleckt aus dem aus dem Laufrad. Der quietscht gerne vor sich hin. Also wenn er jetzt noch mal anfängt, dann mache ich die Tür bei ihm zu. Dann ist aber Schluss mit lustig. Ja, also darauf wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus, wie viele Leute da in die Halle passen, sondern auf den Fight Pass und natürlich dann UFC on Fox 12, ebenfalls im Juli, Robbie Lawler gegen Matt Brown, der Gewinner trifft auf Johnny Hendricks. Also der Juli lohnt sich mal wieder, um den Fight Pass zu gucken. Ja. Zu holen, nicht zu gucken. Zu gucken dann natürlich auch. So, was dann auch noch ganz kurz angerissen werden muss, sind natürlich ein paar Fight-Announcements. Also ihr könnt jetzt auch wieder auf die Seite gehen. Ich werde wieder aktuelle Fight-Announcements posten. Jetzt ist ja, wie gesagt, die WM vorbei und ich kann mich wieder voll auf mein Lieblingshobby konzentrieren. Ein paar Kämpfe sind eigentlich ganz erwähnenswert, die jetzt heute bekannt gegeben worden sind. Cat Zingano, Amanda Nunes haben wir schon gesagt. Dann was für dich, Chris. Alistair Overeem trifft auf Ben Rothwell. Also ich muss sagen, vom Gegner her ist das ein Geschenk eigentlich für Alistair Overeem. Mhm. Aber genau das macht mir dann irgendwie wieder Sorgen. Ja, aber hoffentlich finisht er endlich mal. Ja, der Gegner ist nicht besonders gut. Ich hoffe, dass Alistair da gut aussieht. Ein weiterer Heavyweight-Kampf wurde auf dieser Card platziert. Matt Mitrione trifft auf Derek Lewis. Mhm. Derek Lewis ist der Typ, der bei Ultimate Fighter beim Finale also einen unfassbaren Knockout aus meiner Sicht gelandet hat. Also der Typ hat so viel Power in der Hand, da muss man sich in die Hosen scheißen, der auch direkt nach seinem Sieg gesagt hat, ja, er hat hier nicht viel Zeit, sich mit irgendwelchen Pfeifen abzugeben. Er möchte jetzt als nächstes gerne Cain Velasquez vor die Fäuste bekommen oder Matt Mitrione, weil der ja keinen Kampf bestreiten konnte gegen Stefan Struve. Matt Mitrione hat jetzt auch gesagt, jo, du wolltest mich, jetzt bekommst du mich. Und ich kann für Matt Mitrione nur hoffen, dass Derek Lewis ihn nicht trifft. Also, der hat einmal auf dem Boden, bei Ground and Pound, hat er einmal versucht, den anderen Typen da, Guto Innocent oder wie der hieß, eine gehörige Rechte zu verpassen. Da hat er daneben geschlagen und ich habe echt gedacht, dass der so ein Loch in Octagon geprügelt hat. Jetzt mal ehrlich. Zeitkontinuum. Ja, also du kennst ja vielleicht bei manchen Superhelden die Szenen, dass wenn sie so ihre Hand auf den Boden machen, dass dann da irgendwie so ein Wirbel dann daraus entsteht oder so. Ja. Und ich glaube, es gab so einen lokalen Tornado an der Stelle. So ganz kurzfristig meine ich auch, dass ich so zuckende Blitze gesehen habe. Also, das ist ein unfassbares Vieh und der macht mir so viel Angst. Also, hoffentlich kommt er nie nach Deutschland. Da habe ich Angst, dass der da irgendwie... Ich stelle mir immer vor, wenn so ein Typ im Flugzeug durchdreht, musst du dir vorstellen. So ein Typ steht auf im Flugzeug und dreht durch irgendwie. Ist das der erste Kandidat für das erste MMA-Gauntlet-Match? Dass wir einfach 5-6 Leute hintereinander ins Octagon schicken? Was dagegen sprechen könnte, ist, dass solche Viecher meistens eine schlechte Kondition haben. Aber die Frage ist, ob er die überhaupt braucht. Wenn er 6 Gegner hat, braucht er 6 Schläge. Wahrscheinlich, ja. Man müsste es mal ausprobieren. Also das ist ein sehr beeindruckender Typ. Auf den Kampf freue ich mich auch. Dann unser Freund und eigentlich auch Homeboy. Oder wie sagt man? Lokal. Mittelklatscher. Also Joel Romero, er ist ja hier, er war ja mal eine Zeit lang Ulmer, deswegen können wir das sagen, dass es unser fast schon Landsmann ist. Trifft auf Tim Kennedy, hochinteressanter Kampf bei UFC 178, da freue ich mich drauf. Ist, glaube ich, für Joel Romero ein schwerer Kampf, also das wird eine harte Nummer, aber auch für Tim Kennedy natürlich ein großes Risiko. Einer, der mitwrestelt, ne? Ja, auf jeden Fall Tim Kennedy, großer Wrestler und ich glaube nicht ganz so blauäugig wie manche Gegner, die Romero vorher vor die Fäuste bekommen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Tim Kennedy das Kryptonit ist für Joel Romero. Hätte mir da jemand anders gewünscht, auch einer, der mitkloppen möchte. Und Kennedy, Kennedy macht schon, zeigt schon gute Kämpfe, das ist nicht die Frage, aber er weiß halt, er ist taktisch clever, glaube ich, und das könnte Joel Romero hier zum Nachteil gereichen. So. Und dann ist es endlich soweit. Du hast auf Twitter geschrieben, nee, du hast mir es auf WhatsApp geschrieben, dass Dominic Cruz doch nicht nur ein Mythos ist. Wir hoffen es jedenfalls. Ich glaube erst, wenn ich ihn sehe. So sieht's aus. Dominic Cruz wird oder soll bei UFC 178 in Las Vegas auf Takeya Mizugaki treffen. Schwerer Kampf für Dominic Cruz, aber ich meine, wahrscheinlich ist das auch sein Anspruch, dass er weiterhin zur absoluten Weltspitze gehört. Deswegen Mizugaki als erster Gegner und wir drücken natürlich dem guten Dominic Cruz die Daumen, dass er auch ja gesund bleibt. Das ist im Endeffekt erstmal das Wichtigste. Ja, das ist das, was so bekannt gegeben wurde in den letzten Stunden, Tagen. Da werden wir wieder dafür sorgen, dass das in Zukunft etwas aktueller ist. Ansonsten, wie gesagt, das mit diesen Conference Calls, Chris, ich glaube, das versuchen wir jetzt einfach mal so ein bisschen durchzuziehen. Wenn da wieder was ist und wir Bock haben, dann senden wir danach wieder. Wenn nicht, dann gibt's vielleicht nur den Conference Call. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ja. Als du gerade die Invicta-Card nochmal durchgegangen bist, hast du ja dann wieder abgebrochen, um sie zu vollenden. Ist da sonst keine, die du kennst? Also, wie gesagt, Michelle Waterson, klar. Dann Roxanne Modafferi, diese Tara La Rosa, habe ich schon mal gehört. Peggy Morgan, auch klar. Und also, ich weiß nicht, der Name, der kommt mir bekannt vor, aber es kann auch einfach nur sein, weil er so lustig klingt. Jermaine Tweed. Ja, der klingt halt so komisch, aber ich meine, ich habe den Namen schon mal gehört, aber mich stört das nicht, weil diese Invicta-Events, wie gesagt, die haben natürlich so einen leichten Indie-Touch und das mag ich eigentlich. Also ich habe mir ja auf dem Fight Pass jetzt auch so ein paar WEC-Events und so angeguckt und die haben ja auch häufig diesen Indie-Touch und das ist eigentlich ganz angenehm. Auch manche UFC-Events, gerade die Älteren, haben diesen Touch halt noch und das ist eine schöne Stimmung. Das Event findet übrigens in Kansas City statt. Das ist, glaube ich, immer in Kansas City, wenn Invicta ein Event abhält. Aber das ist jetzt fast schon... Ich gucke gerade, doch, Kansas City war Invicta 1, 2 auch. Ja, das ist immer in Kansas City. Und was natürlich interessant wird, bei Invicta unter Vertrag ist natürlich auch Cyborg. Und die wird also dann in Zukunft auch im UFC Fight Pass zu sehen sein, was ja schon mehr ist, als man sich, sag ich mal, vor einem halben, dreiviertel Jahr noch hätte wünschen, will ich nicht sagen, aber als man für möglich erachtet hat. Weil da hat ja Dana White immer relativ klar gemacht, dass er mit der kein Business machen will. Macht er ja jetzt zwar auch nicht, aber indirekt ja schon. Denn immerhin darf sie da mitkämpfen. Ja. Das ist unsere erste Conference-Call-Sendung jetzt gewesen, Chris. Schön. Ja, kann man mal machen. Mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wie gesagt, am Dienstag oder so werden wir uns nochmal zusammensetzen und so ein klein wenig über die anstehenden Events und natürlich Dublin sprechen. Ach so, jetzt weiß ich, was ich noch loswerden wollte. Ich habe auf der Seite mmaradio.de, es werden nicht alle Podcast-Hörer, die täglich besuchen, einen kleinen Text online gestellt. Und zwar benutzen wir einen Dienst, jetzt wird's, also ich kann es gleich mal sagen, wen das nicht interessiert, jetzt kommen keine Neuigkeiten oder sonst irgendwas mehr, es könnte auch ausmachen, wer daran Interesse hat, an was ich jetzt da zu vermelden habe, der kann zuhören. Es gibt so einen Dienst, der nennt sich Auphonic, mit dem machen wir die komplette Post-Production, sprich Auphonic sorgt dafür, dass unsere Lautstärken einigermaßen ordentlich abgemischt sind, dass der Hamster in eurer Aufnahme nicht zu hören ist, wie er im Rad quietscht. Oder besser zu hören ist, je nachdem, weil gleichzeitig nimmt Auphonic auch eine Content-Zensur vor, also sprich, Scheiße wird rausgeschnitten. Unsere Sendungen sind eigentlich noch viel, viel unerträglicher, aber Auphonic schneidet den meisten Scheiß raus. Dann sorgt es dafür, dass unsere Folgen direkt auf YouTube landen, auf den Servern ordentlich platziert werden, Kapitelmarken, Episodenbild. Ich sag mal so, Auphonic nimmt uns gefühlt 2 Stunden Arbeit ab. Also ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, als ich Post-Production früher gemacht habe. Früher meine ich so 2011, 2012. Da waren das wirklich immer 2-3 Stunden Arbeit. Und das nimmt mir Auphonic, nicht nur mir, sondern auch den Chris bei 4 Ecken 2 Elfer, alles ab. Dazu kommt noch die verbesserte Audioqualität und auch noch, dass die Dateien so weit dämpfen kann, also diese Auphonic-Bude, dass ich, also ich würde mal sagen, wenn ich die selber so qualitativ abmischen würde, würde ich 4 bis 5 Mal so viel Speicherplatz benötigen. Also auch da profitieren wir von Auphonic. Ja, dieser Dienst kostet jetzt Geld, das auch zu Recht, denn der ist hervorragend und die haben auch ihre laufenden Serverkosten und entwickeln da auch ständig weiter dran rum und so, deswegen ist es völlig in Ordnung. Für uns, für unsere Podcasts, die wir so veröffentlichen, bedeutet das 22 Euro mehr im Monat. Die kommen dann noch auf Serverkosten und ja, man muss sich ja auch mal ein neues Mikrofon kaufen oder gleich einen ganzen Rechner oder weiß der Kuckuck, nur ein Akku wie der Pocho. Das kommt natürlich alles noch, auch noch alles mit dazu. Und wir werden natürlich nie Geld verlangen für unsere Podcasts, ist klar. Aber wer sagt, ich habe 50 Cent, 10 Cent oder einen Euro übrig, der ist recht herzlich dazu eingeladen, auf mmaradio.de zu gehen. Und oben rechts seht ihr dann nochmal den Text, wo ich das alles so ein bisschen nochmal erkläre. Und dann gibt's einen Spenden-Button und da könnt ihr dann irgendeine Kleinspende uns gerne zukommen lassen, um natürlich da uns so ein bisschen die Kosten mit abzunehmen. Denn 22 Euro im Monat sind natürlich jetzt... Ist jetzt nicht die Welt, ja, kann man sich durch drei gut teilen, aber es ist immerhin mehr als nötig und ich denke mal, wenn ihr hier zuhört und gerne zuhört und irgendwie 50 Cent mal springen lassen könnt im Monat, einmalig oder von mir aus auch monatlich, dann würden wir uns darüber natürlich sehr freuen und ja, keine Ahnung, was wir dann dafür als Gegenleistung machen, vielleicht langziehen. Noch mal eine Tobi und Ricky Show. Ach so, du hast die noch nicht gehört, dann wüsstest du, naja. Die Bilder habe ich schon gelöscht vom MMAradio.de Account. Es war einfach alles zu sehen. Hm. Ja, übrigens hat der Tobi heute noch erzählt, dass er versucht hat, der Dennis, dein Dennis hat ja angerufen in der Sendung oder der Tobi ihn. Und die haben sich dann via Skype, also auch mit Videobild begegnet. Und Tobi wollte unbedingt mich filmen, wie ich kotzend, und jetzt wird's eklig, und scheißend auf dem Klo saß. Mhm. Aber es war ihm dann doch irgendwann zu doof, mein iMac durch die Wohnung zu tragen. Ach so, war nicht auf dem MacBook. Nee, war auf dem iMac. Mhm. Sonst wäre er praktisch mit dem MacBook dahin gelatscht und hätte mich abgefilmt. Das finde ich, also, so gute Freunde findet man wirklich eigentlich nur hier in Baden-Württemberg. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Gut. Ja, da kann ich fast gar nichts hinzufügen. Nee, also wie gesagt, das mit Auphonic, ja, wir werden nicht aufhören zu podcasten deswegen, aber ja, der Holger Klein hat das gesagt, deswegen machen wir das jetzt, deswegen betteln wir unsere Hörer an, sonst hätten wir es nicht gemacht. Nur, ja, stimmt, Holger Klein ist in Wirklichkeit das wahre Leitmedium. Das ist der Mann, der hinter MMA Radio steht. Ja. Eigentlich. Der Scriptwriter für die Tobi und Ricky Show eigentlich. Oh Gott. Ja. Ja, aber er hat Gott sei Dank wieder ja vor 14 Tagen oder so seinen Truthahn frittiert. Kann er sich ja auch leisten mit der Figur. Ich habe keine Ahnung, ich bin podcast-technisch nicht mehr auf dem Laufenden. Sei es drum. Also, ich hoffe, wir werden noch hier so Conference-Call-Ausgaben machen mit ein bisschen mehr Durchschlagkraft, aber dennoch hat es mir ganz gut gefallen. So, tschüss. Tschüss. Radio.